Show me after the cross where God is sending people into the wilderness to teach them a lesson. Zeig mir nach dem Kreuz, dass Gott Menschen in die Wüste schickt, um sie etwas zu lehren. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo Freunde. Reinhard and Daniel is back here with you. Reinhard und Daniel sind wieder bei euch. We're going to talk about the wilderness. Wir reden jetzt über die Wüste. How God is sending us in the wilderness to test us. Dass Gott uns in die Wüste schickt, um uns zu prüfen. You know, it's the story is like we go to the meeting on Sunday. Also, wir gehen sonntags in die Versammlung. And we've gone through a really, really, really difficult time. Und haben gerade eine wirklich schwierige Zeit. And then as you walk in there, the people greet us and say, hey, how are you doing? Wir gehen hinein, die Leute begrüßen uns und fragen, hey, wie geht es dir? We say, brother. Du antwortest, Bruder. God has sent me to the wilderness. Gott schickte mich in die Wüste. I'm through a wilderness period. Ich gehe durch eine Zeit der Wüste. You know, God is trying to discipline. Gott versucht mich zu disziplinieren. Trying to teach me some lessons in the wilderness. Er bringt mir in der Wüste einige Lektionen bei. The wilderness phase. Das ist das Gesicht der Wüste. First of all, I don't believe God sends his children to the wilderness. Erstens glaube ich nicht, dass Gott seine Kinder in die Wüste schickt. Secondly, even if you do believe that, zweitens, wenn du das wirklich glaubst, that he will send you to the wilderness to teach you something, dass er dich in die Wüste schickt, um dir etwas beizubringen, learn quickly and get out of the wilderness. Dann lerne schnell und verlasse die Wüste. Why will you not stay in the wilderness crying? Warum bleibst du in der Wüste und weinst? But I don't believe that God does it. Ich glaube nicht, dass Gott so etwas tut. I know. You can tell me all the Bible verses. Ich weiß. Du kannst mir eine Menge Bibelverse zitieren. He led his children through the wilderness, testing their hearts. I know. Er führte seine Kinder durch die Wüste und prüfte ihre Herzen. Ich weiß. And also quote them to you. Ich kann sie dir auch zitieren. I have a simple question. Eine einfache Frage. The cross didn't change anything. Hat das Kreuz nicht verändert? Everything remained the same. Blieb alles beim Alten? I think the cross changed a lot. Das Kreuz hat eine Menge verändert. Show me after the cross where God is sending people into the wilderness to teach them a lesson. Zeig mir, wo Gott nach dem Kreuz die Menschen in die Wüste schickt, um ihnen eine Lektion zu erteilen. You will find persecution in the New Testament as a result of preaching the gospel of Jesus. Im Neuen Testament findest du Verfolgung als Folge der Verkündung des Evangeliums von Jesus. You will find that suffering in the New Covenant and the New Testament is not because God is making it to happen. Das Leid im Neuen Bund, im Neuen Testament war nicht, weil Gott es geschehen ließ. Jesus went into the wilderness, so I don't have to go in the wilderness. Jesus ging in die Wüste, so dass ich nicht mehr in die Wüste gehen muss. Jesus conquered the devil, so I don't have to conquer the devil anymore. Jesus hat den Teufel besiegt, also muss ich den Teufel nicht mehr besiegen. Conquer nothing, I can live in the victory of Jesus. Ich muss nichts mehr besiegen, ich kann im Sieg von Jesus leben. But why are so many Christians walking through the wilderness? Doch warum wandern so viele Christen durch die Wüste? If I would be Brazilian, I would say Boise. Wäre ich Brasilianer, würde ich sagen Boise. Look, it's we who are sending ourselves to this wilderness. Wir selber schicken uns in die Wüste. There's a scripture I really like. Eine Schriftstelle, die ich sehr mag, Psalm 68. Ist Psalm 68. Psalm 68 was a breakthrough for me regarding the provision for the children in Brazil. Psalm 68 war für mich ein Durchbruch hinsichtlich der Versorgung der Kinder in Brasilien. Look what he says in verse 5. Schau, was in Vers 5 steht. He is a father to the fatherless and the defender of the widow. Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen. God in his holy habitation. Ist Gott in seinem Heiligtum. God sets the solitary in families. Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause. He brings those who are bound into prosperity. Die Gefangenen führt er in die Versorgung. But the rebellious dwell in a dry land. That's the wilderness. Aber die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land. Das ist die Wüste. You tell me where it says here, but God sends the rebellious to the wilderness to teach them a lesson. Steht da, Gott aber schickt die Widerspenstigen in die Wüste, um ihnen eine Lektion zu erteilen? No. Nein. It simply states the fact that if you are rebellious, the result, the consequences will be you will end up in the wilderness. Es heißt lediglich, dass du in der Wüste landest, wenn du in Rebellion lebst. Look, two things. Zwei Dinge. Number one, we don't obey the teachings of the apostles regarding how to live our life. Erstens, wir halten uns nicht an die Lehren der Apostel, wie wir zu leben haben. Think about it. Denk darüber nach. Go through all of the teaching of the apostles and how they told us to live life. Geh durch alle Lehren der Apostel und schau, welche Anweisungen sie für unser Leben geben. Not the way they told us to love. Wir lieben nicht so, wie sie es uns lehrten. We don't treat money how they told us to treat money. Unser Umgang mit Geld ist nicht so, wie sie es uns lehrten. We don't honor one another the way they told us to honor one another. Wir achten einander nicht so, wie sie es uns sagten. We don't approach sin the way they told us to approach. Wir gehen mit Sünde nicht so um, wie sie es uns lehrten. So the apostolic epistles were written to give us instruction how to live life. Die Apostelbriefe wurden geschrieben, um uns Anweisungen zu geben, wie wir leben sollen. Also, of course, to give us the spiritual truth of who we are. Natürlich auch, um uns die geistliche Wahrheit darüber zu vermitteln, wer wir sind. Number one, we ignore a lot of that stuff. Nummer eins, wir ignorieren eine Menge dieser Dinge. Love our wives just the way Christ loves the church. Wir lieben unsere Ehefrauen nicht so wie Christus die Gemeinde. We don't want to submit to one another. Wir wollen uns nicht gegenseitig unterordnen. We want to consider one another higher than ourselves. Wir wollen uns nicht gegenseitig höher schätzen als uns selbst. I've just quoted the apostolic teaching on how to live life. Ich zitiere gerade die apostolische Lehre, wie wir leben sollen. We don't want to forgive one another the exact same way that God forgave us in Christ Jesus. Wir möchten einander nicht genauso vergeben, wie Gott uns in Jesus Christus vergibt. We ignore that. Wir ignorieren das. So now we end up in a desert, in a wilderness, in a dry land, and we blame God. Also landen wir in der Wüste, im dürren Land und geben Gott die Schuld. The second thing is, zweitens, Jesus showed us how to live life. Jesus zeigte uns, wie wir leben sollen. At large, we ignore that too. Im Großen und Ganzen ignorieren wir das auch. He was very clear, don't accumulate any money, and we do. Er sagte ganz klar, häuft kein Geld an, doch wir tun es. He was very clear, we must not judge one another, and we do. Er war sehr deutlich, wir sollen einander nicht verurteilen, doch wir tun es. Very clear, the enemies have to be loved, not hated, and we ignore that. Er sagte ganz klar, Feinde muss man lieben, nicht hassen, wir ignorieren das. Was geschieht dann? We suffer the consequences of our wrong choices, but we don't like to accept it. Wir leiden unter den Folgen unserer falschen Entscheidungen, aber wir akzeptieren das nicht. We don't like to say, hey, brother, I'm in a wilderness because I was stupid enough to put myself there. Wir sagen ungern, hey, Bruder, ich bin in der Wüste, weil ich dumm war und mich selbst dahin brachte. Do you know, I'm so sorry. Es tut mir so leid. Just something came to my memory. Gerade kam mir etwas in den Sinn. I was a teenager. Ich war ein Teenager. Maybe 14, 15 years old. Vielleicht 14, 15 Jahre alt. And my dad organized 1 week of evangelistic crusades in a certain town where there was no church. Mein Vater organisierte eine Evangelisationswoche in einer Stadt, in der es noch keine Gemeinde gab. And the gospel was preached and some people got saved. Das Evangelium wurde gepredigt und einige Menschen wurden errettet. And I drove home with the preacher, the evangelist who did that week's preaching. Ich fuhr mit dem Evangelisten, der in dieser Woche predigte, nach Hause. Because he lived in the same city. Weil er in derselben Stadt lebte. I liked him. Ich mochte ihn. I remember, I was maybe 14, 15. Denk daran, ich war damals etwa 14, 15 Jahre alt. Late meeting, maybe it was midnight and the guy drove home. Es war spät abends, vielleicht Mitternacht, als wir nach Hause fuhren. And the guy drove too fast. Und der Kerl fuhr zu schnell. So the police stopped him. Die Polizei hielt ihn an. He got a fine. Er bekam eine Geldstrafe. Do you know, after he got the fine and he drove off again, do you know what he said? Nachdem er die Strafe erhalten hatte und wieder losfuhr, weißt du, was er sagte? This is the devil because he doesn't like that we get people saved. Das ist der Teufel. Er mag es nicht, wenn wir Menschen retten. I was a teenager in a religious system. Ich war ein Teenager in einem religiösen System. I sat on the back seat and I thought, you drove too fast. Why does the devil get the blame? Ich erinnere mich, ich saß auf der Rückbank und dachte, du bist zu schnell gefahren. Warum ist der Teufel daran schuld? I get a fine, I paid because I was stupid enough to drive too fast. Wenn ich eine Strafe bekomme, zahle ich sie, weil ich dumm genug war, zu schnell zu fahren. Something in us always wants to blame God, to put us in the wilderness, or the devil who make our lives bad. Irgendetwas in uns will immer Gott die Schuld geben, der uns in die Wüste schickt, oder dem Teufel, der unser Leben schlecht macht. It's the rebellious, the ones who don't listen, and pay attention to what God says and how he wants us to live that are in the desert. Es sind die Rebellischen, die in der Wüste sind. Sie hören und achten nicht darauf, was Gott sagt, wie wir leben sollen. What would happen? Was würde passieren? If that whenever we walk through a desert, we would stop and say. Wann immer wir durch eine Wüste gingen, wir innehalten und sagen würden. How did I get here? Wie kam ich hierher? What did I do? Was habe ich getan? Ah, die anderen sind schuld, deshalb durchlebe ich diese schwere Zeit. What would we be if we would love the enemy? Was wäre, wenn wir unsere Feinde liebten? We still be in the desert? Wären wir immer noch in der Wüste? Look at Jeremiah chapter 17. Schau dir Jeremia Kapitel 17 an. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength. That's in verse 5. 17. Jeremiah 17, verse 5. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, steht in Jeremia 17, Vers 5. E faz da carne mortal do seu braço. Whose heart departs from the Lord. Dessen Herz vom Herrn weicht. For he shall be like a shrub in the wilderness. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. He will not see when good comes. Er wird nichts Gutes kommen sehen. But he shall inhabit the parched places in the wilderness. Sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen. What gets us in the wilderness? Was bringt uns in die Wüste? We trust men. Wir verlassen uns auf Menschen. We trust men to be our savior. We trust men to fix our problem. We trust men for everything. Wir verlassen uns darauf, dass Menschen uns retten, dass Menschen unsere Probleme lösen. Wir verlassen uns bei allem auf Menschen. We make men our provider. Wir machen Menschen zu unserem Versorger. Men are our savior. Menschen zu unserem Erlöser. Men who gives us direction for our life. Menschen, die uns die Richtung für unser Leben vorgeben. We have so learned to put our confidence in men that we live in the wilderness. Wir haben unser Vertrauen so sehr auf Menschen gesetzt, dass wir nun in der Wüste leben. And then God gets the blame. Und dann ist Gott schuld. Stop trusting men in the sense of putting your confidence in them. Hör auf, dich auf Menschen zu verlassen, indem du dein Vertrauen in sie setzt. Stop living your life the way you want it, instead of living in the way we've been told to live it according to the Bible. Hör auf, so zu leben, wie du es willst. Lebe so, wie es die Bibel lehrt. And instead of living in the wilderness, dann wirst du nicht mehr in der Wüste sein, sondern den Himmel auf Erden erleben. Denk darüber nach. Thank you. Danke.